Telekom Doppelfernsprecher mit Touchscreen und allem Pipapo, Ecke Maibachufer, Cottbusser Straße an Radio Apore. Hier direkt in unmittelbarer Nähe neben der Ankerklause und der Reederei Riebel hat sich vielleicht während des Marktaufbaus ziemlich viel Laub zusammengefunden. Ansonsten auch auf dem Dach. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.